Die Teilnehmer der erweiterten Sitzung der dritten Tagung des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Japan-Koreaner in der 23. Wahlperiode richteten am 27. Juni an Genossen Kim Jong-un einen Brief. Im Brief wurde hervorgehoben, auf der Sitzung seien die Aufgaben dafür besprochen, voller Ehre den Marschall Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas gewählt zu haben, mithilfe der einmütigen Geschlossenheit des Generalverbandes der Japan-Koreaner und der Priorität der Landsleute, alle Schwierigkeiten tapfer zu überwinden und Erneuerung und Aufschwung in der patriotischen Bewegung für Nation und Heimatland herbeizuführen und die Maßnahmen dazu beschlossen wurden. Man werde die Arbeit dafür in den Organisationen des Generalverbandes, das ideologische und das Führungssystem von Suze durchzusetzen, entscheidend intensivieren, alle Arbeiten des Generalverbandes gemäß den von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il hinterlassenen Hinweisen organisieren und durchführen und durch die konsequente Durchsetzung der Ideologie und Führung von Marschall Kim Jong-un im Generalverband und der Bewegung der Japan-Koreaner seine hohe Autorität mit Todesverachtung verteidigen. Man werde sich den Hinweis von Kim Jong-un, die einmütige Geschlossenheit als die wichtigste Sache der Bewegung der Japan-Koreaner zu betrachten, stets tief ins Herz einprägen. Alle Organisationen und Funktionäre sollten sich um das zentrale Führungsgremium noch fester zusammenschließen und durch die einmütige Geschlossenheit der Formation des Generalverbandes und die herzliche Freundschaft der Landsleute eine neue Blütezeit der Bewegung der Japan-Koreaner einleiten. Zum Schluss wünschte man dem Marschall Kim Jong-un beste Gesundheit.